schaue zum Fenster hinaus, seh Blumen und Bäume, das Haus. Ich sehe die Vögel, der Menschen Gesicht, dann seh ich ein Kind, das sieht nicht. Es sieht keine Schwäne am See und auch keine Rose erblühen. Es sieht nicht den glitzernden Schnee und auch nicht die Sterne verglühen. Warum kann ich das alles sehen und das Kind muss im Dunkeln stehen? Ich gehe vergnügt durch die Stadt und laufe auf schattigem Pfad. Ich wandere auf Straßen, doch dann halt ich an. Vom Rollstuhl aus winkt mir ein Mann. Er kann nicht auf Waldwegen gehen, noch glücklich im hohen Gras springen. Im Tanz wird er niemals sich drehen, erst recht keine Berge bezwingen. Warum kann ich laufen und gehen und der Mann muss im Rollstuhl da stehen? Ich höre der Töne Akkord, der Mutter vertrauliches Wort. Ich höre das Lachen, ein Meisterkonzert und denk an die Frau, die nichts hört. Sie hört keinen Vogelgesang und auch nicht das Rauschen der Bäume. Es grüßt sie kein Glockenklang, kein Lied durchzieht ihre Träume. Warum höre ich der Klänge so viel? Für die Frau bleibt der Tag endlos still. Wie müsste ich dankbar sein, der schönen Dinge mich freuen. Ich höre und sehe, ich laufe und gehe und du, was manch anderer nie kann. Die Welt ist für mich wie ein Buch, in bunten Farben geschrieben. Ich nehm es zur Hand und spür, dass mir so viel Gutes beschieht.